Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Metal Challenge Prodigy Monologize herzlich willkommen. Beamten und Behörden, heute lebt er noch? Menschen, die im Dienste des Staates stehen, genießen bei der Bevölkerung ein ganz besonderes Ansehen. Fairerweise sei hier gesagt, dass 40% der Behördenbesuche harmlos verlaufen und bei 30% sind die Beamten tatsächlich überdurchschnittlich bemüht. Doch dann sind da noch die restlichen 30% der Besuche, wo ich mich immer wieder frage, ob ich träume, da ich nicht glauben kann, dass das wirklich gerade passiert ist. So kam es, dass ein älterer Mann schon seit Jahrzehnten eine Brieffreundschaft mit einer älteren Dame unterhielt, die in einem betreuten Wohnheim lebt. Eines Tages bricht der Briefkontakt ab. Er schreibt zwar fleißig weiter, aber sie nicht zurück. Alles, was er wissen wollte, war, ob die betreffende Dame noch lebt. Ich rufe im Wohnheim an und bekomme die Information, dass ich diese Information nicht bekommen kann. Da ich wusste, dass ich in deutschsprachigen Ländern das Recht habe, zu erfahren, wo eine Person hauptwohnsitzmäßig gemeldet ist, dachte ich, naiver Luftverbraucher, ich dürfte auch erfahren, ob diese Person noch lebt. Normalerweise gehe ich dazu auf eine Behörde, nenne Namen und Geburtsdatum oder ungefähren Wohnort der Person und erfahre, ob sie dort gemeldet ist. Dieses Mal hoffte ich auf einen Daumen nach oben oder nach unten. Ich zücke also den Hörer, rufe bei der Information an und schildere mein Problem. Die Tante kennt sich nicht aus und verweist mich auf eine Behörde, die nicht zuständig ist, die mich an eine Behörde verweist, bei der sich der Onkel nicht auskennt. Der Vormittag vergeht. Gegen Mittag fasse ich zusammen. In diesem Land will offensichtlich niemand wissen, ob jemand noch lebt und die Vorurteile, die Bürger gegen Beamte haben, sind nicht so ganz unbegründet. Ich rufe also beim nächsten Amt an, bei einer Tante, die nicht zuständig ist, die mir aber Folgendes erklärt. Diese Information darf ich Ihnen leider nicht geben. Warum? Das ist Vorschrift, da müssen Sie auf eine Behörde. Muss ich mich denn dort ausweisen? Nein. Warum muss ich denn dann auf eine Behörde? Weil das in den Vorschriften steht. Schön, und auf welche Behörde? Auf das Standesamt. Entschuldigen Sie, ich möchte nicht wissen, ob die 90-jährige Oma geheiratet hat. Ich will ja nur wissen, ob sie noch lebt. Richtig, das erfahren Sie am Standesamt. Danke. Nachdem ich diese Information überprüft hatte und da ich ja sonst nichts in meinem Leben zu tun habe, wagte ich mich als pazifistischer Bürger an die Front und trat meinen Weg zur Behörde an. Hallo, ich habe heute Vormittag mit allen Behörden des Landes telefoniert. Nette Leute. Die haben mir gesagt, ich kann bei ihnen erfahren, ob ein mir bekannter Mensch noch lebt. Können Sie sich ausweisen? Ja, brauchen Sie denn meinen Ausweis? Nein. Soll ich Ihnen vielleicht Name, Adresse und Geburtsdatum der betreffenden Person nennen? Das kostet Geld. Dachte ich mir, habe ich dabei. Ich lege die Geldtasche auf den Tresen. Ich gebe ihr einen Zettel und sage, nur zur Erinnerung, ich würde gerne wissen, ob diese Frau noch lebt. Stehen Sie in einem wirtschaftlichen Verhältnis mit dieser Dame? Nein, ich will der 90-jährigen Oma auch keine Lebensversicherung verkaufen. Ich will nur wissen, ob sie noch lebt. Dann kann ich Ihnen diese Auskunft leider nicht geben. Alle Beamtinnen und Beamten des ganzen Landes sind der Meinung, dass sie das sehr wohl dürfen. Ich kann Ihnen doch nicht einfach so sagen, ob jemand noch lebt. Doch, dürfen Sie. Die Dame überlegt und ich sehe, dass sie keine Ahnung hat, was sie darf oder nicht und zur Vorsicht einmal Nein sagt. Also erkläre ich ihr. Ich habe in diesem Land das Recht zu erfahren, wo jemand gemeldet ist. Ja, aber das ist etwas ganz anderes. Das beinhaltet logischerweise auch, ob dieser jemand noch lebt. Verstehe. Ich darf also erfahren, ohne wirtschaftliches Verhältnis, wo jemand wohnt, damit ich dorthin fahren kann, um seine Zähne von seinem Kiefer zu trennen, aber ich darf nicht wissen, ob derjenige dabei noch lebt. Da müsste ich jetzt meinen Vorgesetzten fragen. Klingt nach einer prima Idee und wenn Sie dabei sind, nehmen Sie ihn doch gleich mit. Nach 15 Minuten kommt die Tante wieder ohne Vorgesetzten und sagt, Die hat leider gerade keine Zeit, aber ich habe mit ihr gesprochen. Sie sagt, wenn die betreffende Person im Ausland gestorben ist, dann wissen wir das gar nicht. Kein Problem, die Oma war ein Reisemuffel. Warum versuchen wir es nicht mal mit dem Sterbeort Inland? Also wenn Sie in keinem wirtschaftlichen Verhältnis stehen, dann darf ich Ihnen das nicht sagen. Kein Problem, habe ich vergessen. Die Oma schuldet mir noch heiße 2 Cent. So, erfahre ich nun, ob sie noch lebt oder muss ich auf einen heißen Euro erhöhen? Die Information haben wir hier gar nicht. Wir sind nämlich das Standesamt. In diesem Moment wundere ich mich, woher die Vorurteile gegen Beamte kommen, doch wenigstens weiß sie, auf welcher Behörde sie arbeitet, also frage ich. Wohin muss ich denn jetzt? Auf das Meldeamt. Ich weiß doch, wo die liebe Oma wohnt. Ich will doch nur wissen, ob sie noch lebt. Na, können Sie an dem Wohnort nicht vorbeifahren? Die physische Möglichkeit besteht natürlich, durch das ganze Land zu reisen, aber wofür werden denn Sie durch meine Steuergelder bezahlt? Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber beim Meldeamt, da kann man Ihnen sicher weiterhelfen. Sie sollten sich allerdings beeilen, die schließen bald, immerhin ist es schon früher Nachmittag. Ich bummle also im Dauerlauf durch die Stadt zum Meldeamt, hetze die Stiegen nach oben, ziehe eine 4-stellige Nummer und stehe mir die Beine in den Bauch, weil alle Stühle belegt sind. Die Atmosphäre gleicht der Partystimmung im Wartezimmer von Zahnärzten. Endlich komme ich dran und schildere dem Mann mein Problem. Er sagt, ich kann Ihnen nur sagen, wo diese Frau wohnt, kostet ein paar Euro. Das weiß ich doch. Ich will doch nur wissen, ob die Oma noch lebt. Er erklärt, dass er mir diese Information nicht geben darf, dass ich eigentlich zum Standesamt müsste, sieht jedoch trotzdem nach und sagt, also ganz unter uns, die Dame ist gemeldet, also lebt sie noch. Das würden wir sonst erfahren. Ich bedanke mich überschwänglich und flehen an, die paar Euro zahlen zu dürfen, was er ablehnt und entferne mich demütigst. Und so einfach ist es in unserem Land zu erfahren, ob jemand noch lebt. Wer regelmäßig auf eine Behörde muss, hat etwas zu erzählen. Was sind eure Erfahrungen mit Behörden? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.